Hallo und herzlich willkommen bei einer knappen Stunde Coast to Coast hier auf Radio Ostfriesland. Am Mikrofon Franz Hahnemann. Und thematisch dreht es sich heute um harte elektronische Musik, bekannt unter dem Begriff Breakcore. Letzten Herbst habe ich zwei Leute interviewt, die aktiv sind als DJs, Produzenten und Verleger. Zum einen den Christian von den Society Suckers, die zurzeit in Berlin leben und original aus Chemnitz kommen. Und der andere war Stefan aka Noise Creator, der Suburban Trash Industries betreibt aus Dresden. Ein Vertrieb, Mail oder Label mit verschiedenen Sublabels. Und die waren in Leipzig auf einer Party, haben dort Live-Musik gemacht bzw. aufgelegt und frühmorgens zwischen 5 und 6 ist das Interview entstanden, was ihr heute hören werdet. Zum Anfang allerdings noch ein Rap-Stück, produziert von Enducer zusammen mit dem MC Equivalent. Keep writing and keep writing out. I got insight, I can enlighten, give you an S, make you see the light, do it right. But do you understand that as a man, sometimes I'm forced to fight. I'm grown, so I like to stay home, but I find myself in the streets, find myself looking for prey. About to swoop down like an eagle, about to get it like a vulture and grab and must eat. Incomplete, grab your shit. White paper with blue lines, red line on the side. Can't let it go, I wanna start a riot sometimes. Motherfuckers wanna take the mic from me, but I can't stay quiet. Start a rag, get it right, get it jump, I'm loud. Also ich bin der Christian, Society Suckers aus Berlin aktuell. Das Smiley, inaktiver DJ aus Dresden. Hey, ich bin Stefan, Noise Creator. Du machst hier in Dresden Suburban Trash Industries. Darunter verbergen sich einige Labels und ein Mailorder. Genau so ist es, wie du das halt sagst. Suburban Trash ist halt ein Vertrieb und ein Mailorder und ist ein Label und es gibt halt ein paar Unterlabels noch. Also es gehören halt Bonovax dazu, ist so ein Elektronika-Label, Dirty Dancing als Acid-Label und so ein paar Geschichten, die ich halt irgendwie da verlege. Wie lange wohnst du schon in Dresden? Seit meiner Geburt, seit 77. Wie würdest du dein Umfeld kurz beschreiben, so wie das auf dich wirkt auch? Wie das Umfeld auf mich wirkt? Eigentlich ist es wahrscheinlich so, dass ich auf das Umfeld einwirke. Nee, Spaß. Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll, weil ich mach mein Ding da irgendwie und das Umfeld hat jetzt nicht so den großen Einfluss auf mich, muss ich dazu sagen. Dabei sind aber viele Leute in der Musik auch gut vernetzt. Unter C8 ist Noise Creator auch mit als Artist aufgeführt und so? Wie wichtig ist so der Netzwerkgedanke bei euch? C8 ist so eine wichtige Geschichte, die du da ansprichst, das ist auf jeden Fall korrekt. So ist das auch entstanden, dass ich viele Leute kennengelernt habe. Das ist eine Plattform, eine Internetplattform aus England. Und praktisch dort haben sich viele Labels aus diesem Bereich Breakcore und harter Elektronik versammelt, sage ich mal. Und dadurch, es gibt ein Forum, eine Mailingliste und solche Geschichten. Und man kann sehr schnell Kontakte knüpfen. Und so ein Netzwerk ist natürlich sehr wichtig, weil dadurch kannst du leichter auf Tour gehen, irgendwie, weil du Leute im Ausland kennst und kannst Platten vertreiben, kennst andere Leute, Artists, mit denen du zusammenarbeiten kannst und viel. Also es ist sehr wichtig. Ja, Internet fetzt schon. Also so Militärnetzwerk-Gedanke irgendwie zur Vernetzung von subversiven Krach-Heinis macht schon immer wieder viel Laune. Und was der Stefan da gesagt hat, stimmt schon. Man kann halt super einfach sich international vernetzen und andere Künstler kennenlernen und dann Austauschprogramme starten oder wie auch immer, halt eine kleine Tournee oder so. Und es ist halt völlig stressfrei und man lernt halt Leute aus allerhand Länder kennen und demzufolge sehen dann auch die Lineups von den Partys aus teilweise. Ja, macht halt immer viel Spaß. Das Lineup von den Partys, das wart heute ihr beiden und noch Freunde von euch. Was würdet ihr den Leuten, die auf die Partys sagen, die auf die Partys kommen, denn sagen, wie das so klingt? Haha, super Frage. Wie das so klingt, naja, das ist halt Geschmackssache, würde ich mal sagen, irgendwie. Also jeder beschreibt das vielleicht anders. Es ist halt einfach ein Höllenlärm, sage ich jetzt einfach mal so. Also ihr macht keine fröhliche Musik? Das ist Auslegungssache. Also fröhlich genug war es schon anhand der Samples, die du gehört hast, eventuell. Sage ich mal, kann es schon Spaß machen, fröhlich sein. Und auf der anderen Seite ist es halt düster oder was weiß ich nicht. Also, ja. teach you and me that just like Novocaine, suffer peacefully. Don't stop suffering, just suffer peacefully. As Reverend Cleek pointed out, let your blood flow in the streets. This is a shame. And you know, he's a Christian preacher. If it's a shame to him, you know what it is to me. Treibt euch schon an, das so zu machen. Es ist ja der Spaß, die Liebe zur Musik, die Liebe zu den Geräuschen vielleicht, mit denen ihr arbeitet. Na, auf jeden Fall die Liebe zur Musik, das ist richtig so. Du kannst halt, oder in dem Sektor, wo wir jetzt arbeiten, oder vorwiegend arbeiten, sage ich mal, kannst du halt viele verschiedene Dinge machen. Also du kannst gerade bei diesen harten Breaks, Breakbeats, wie auch immer, viele andere Elemente reinbauen, was jetzt auf der Party hervorragend funktioniert, und dadurch hast du wie so eine Art Crossover, dass sich halt irgendwelche Styles mischen. Und diese ganze Einkästlung und diese Schubladen, die immer geschaffen werden, das ist manchmal ziemlich nervig, weil irgendwie einer sagt, ah, ich bezeichne das so und so, und der andere hat das irgendwie so und so. Ob das was bringt, weiß ich nicht. Also, und die Musik soll schon irgendwie Spaß machen, und wenn es uns langweilig wird, jetzt als Produzenten gesprochen, dann machen wir halt was anderes, je nachdem. So, inwieweit beeinflusst das Arbeiten mit dem Laptop denn die Musik, die da rauskommt am Ende? Oder eure eigene Herangehensweise, die Spontanität dabei? Na, die Arbeit mit dem Laptop beeinflusst mich insofern überhaupt nicht, weil ich den Laptop nur für Live-Geschichten nehme. Ist natürlich trotzdem ein Rechner, den ich, wenn man zu Hause irgendwie Musik macht, sitzt man ja häufig auch am Rechner irgendwie und hat vielleicht noch ein bisschen Equipment dazu oder auch nicht. Und insofern ist man maximal daran gebunden, was an technischen Möglichkeiten irgendwie, was da so geht mit der Software, die auf dem Laptop dann halt läuft. Und von daher kommt es manchmal ziemlich, ich sag mal, komisch rüber, wenn jemand da hinterm Laptop irgendwie ein bisschen rumzuckt und irgendwas macht und aus dem Lautsprecher kommt irgendwie krasse Musik raus, weil niemand, der vorne auf der Tanzfläche steht, sieht natürlich, was genau passiert, und es können fertige Tracks sein, wie auch immer, oder einzelne Spuren und so weiter, und man ist halt daran gebunden, was man jetzt irgendwie, was da halt geht in dem Laptop, und niemand will halt mehr irgendwie tausend mitschleppen, ne, auf die Party, also praktisch hier riesengroße Computer und Keyboards und sowas, das macht halt kaum einer mehr. So, was sind so musikalisch eure Einflüsse, früher wie heute? Musikalische Einflüsse kommen von überall her, also von Klassik angefangen und was weiß ich, Hip-Hop, also so Oldschool-Geschichten und Heavy Metal, alles mögliche irgendwie. Also man braucht auch auf jeden Fall einen Ausgleich, du kannst diesen ganzen Krach nicht den ganzen Tag irgendwie hören, ja. Ihr hört Coast to Coast, und weil es später in der Sendung noch genug Krach geben wird, hier nochmal ein Schildertune. Echo Rausch mit dem Lied Feintuner. Was ist denn so, könnt ihr auch gerne alle darauf antworten, was ist denn so für euch das nächste Level, der nächste Schritt? Familie gründen, 3 Kinder, 5 Autos, nee. Der nächste Schritt, weiß ich nicht. Also sicherlich hat man jetzt vielleicht ein Ziel oder irgendwas. Also ich will halt dafür sorgen, dass irgendwie ein paar kleinere Labels von Leuten, die ich kenne, die Musik machen, cooles Zeugs machen, irgendwie, dass ich die jetzt mit meinem Vertrieb besser unterstützen kann. Sowas in der Richtung, denke ich mal. Also dass man die Plattform praktisch oder das Netzwerk, was schon existiert, irgendwie noch ein bisschen ausbreitet. Ja, sowas versuche ich jetzt in der nächsten Zeit. Ja, als Produzent halt besser werden, irgendwie einfach schönere Musik machen, irgendwie mehr Musikalität einbauen, einfach besseren Umgang mit der Software lernen, die man eh schon irgendwie ausgiebig studiert hat und halt das Ganze zu einem schöneren Gesamtwerk ausbauen, wenn das so zu sagen geht. Wie hat sich denn das Feedback der Leute auf den Partys und auch Plattenkäufer und so entwickelt über die Jahre? Ich weiß auch nie genau, mit welcher Sorte Sound ihr so angefangen habt, wie das früher geklungen hat. Ich kenne sie meist so ab 2000 vielleicht. Na, ich habe speziell früher mit Hardcore angefangen, mit teilweise Hardcore, Speedcore. Und das ist mir dann halt irgendwann zu langweilig gewesen. Deswegen bin ich in die experimentelle Richtung gegangen. Und die Partys sind natürlich sehr unterschiedlich auf jeden Fall. Also du hast es manchmal gut gefüllt und es rockt halt und die Leute tanzen irgendwie Pogo oder was. Was weiß ich, und andererseits hast du irgendwie kaum Gäste irgendwie oder die Leute gehen nicht richtig ab oder kannst sie nie dafür begeistern, was auch immer für eine Musik läuft. Also die Erfahrungen sind von daher sehr unterschiedlich und manchmal sind es kleine Partys, manchmal sind es so in Richtung Festival und es ist auch ein Unterschied zu sehen zwischen Partys, die hier im Land stattfinden, in Deutschland speziell und halt in Belgien, dort gehen die Leute ziemlich cool ab, auf Breakcore jetzt speziell. Und die Musik halt weiterentwickeln, das, was Christian auch schon sagte, irgendwie mehr Emotionen vielleicht noch mit reinbringen, wenn man das möchte und halt besser werden einfach, weil der Sound, den du jetzt heute Abend gehört hast, der ist schon ziemlich rough irgendwie, also auch Live-Geschichten und das will man natürlich auf CDs und Platten irgendwie schon ein bisschen besser noch machen. Wie ist denn so das Interesse der Medien an eurer Musik und an euch als Künstler und an euren Plattformen und so? Lustige Frage. Die Medien haben in dem Sinne erstmal kein Interesse, nur dann, wenn irgend so ein Stil, sag ich mal, oder so ein Style, wie es Breakcore jetzt eben im Moment ist, wenn der irgendwie populär wird und größere Labels anfangen, harte Platten zu veröffentlichen. Und das merkt natürlich, also das geht nicht unbemerkt an der Presse vorbei und da kommen dann schon irgendwelche, was weiß ich, Artikel, wo man so ein Labelporträt machen möchte oder Interviews geben soll, sowas in der Richtung, aber das halt nur, weil es gerade ein angesagter Trend ist und Breakcore ist im Moment ziemlich groß, wie auch immer und vielleicht auch hat auch vielleicht einen zweifelhaften Ruf durch diese ganzen Mashup-Geschichten, so, also alte Pop-Songs recyceln und sowas in der Richtung und ansonsten muss man sich selber darum kümmern, dass man in der Presse vertreten ist, wenn man das möchte. Also halt Plattenreviews von Leuten schreiben lassen oder halt irgendwelche Ankündigungen und Partyreviews und sowas in der Richtung. Aber da muss man sich halt selber drum kümmern. Diese Promotion-Geschichte, also man kann es natürlich weglassen, aber an die Flut an Labels und Leuten, die Musik machen, die da existiert und auch durchs Internet natürlich noch viel größer geworden ist, die ist unheimlich. Und wenn du da irgendwie ein Verleger bist für irgendwelche Schallplatten und so, dann musst du dich halt schon irgendwie drum kümmern, dass ein paar Leute halt nie bloß dein engster Bekanntenkreis die Sachen im Schrank vielleicht stehen haben, sondern dass sie auch vielleicht in Amerika irgendwie zu kaufen gibt oder in Japan oder so. I keep straining my ears to hear a sound. Maybe someone is digging underground. Hey yo, what the fuck is this shit that y'all are listening to nowadays on the radio, man? That's some faggot bitch shit y'all are listening to. All you DJs are letting the program directors handcuff you and sit there and tell you how to mix. You fucking robots. Fuck y'all. Drums, please. Anything tonight, I've seen for dead, don't ya dead, man, I read. Hey, yo. You ready? That you can do, but if you want to get bad, don't make me mad. We can make this little bet true. A turntable of gold against your soul. I think I'm better than you. Ja, vielen Dank fürs Interview und das Interesse und viele Grüße an die Leute, die jetzt zuhören oder später halt in der Wiederholung. Eventuell. Sonntags um 10. Ja, vielen Dank für das schöne Interview. Das hat den Abend wirklich vollends abgerundet und war ein großes Vergnügen. Und ja, und ich freue mich über alle, die sich auch freuen. Ja, ich kann nur sagen, besucht uns doch mal in Dresden. The only real dope. Ihr hört Coast to Coast auf Radio Ostfriesland. Jetzt mit einem Stück von Hecate. Die Produzentin veröffentlicht auch noch unter dem Namen Rackel de Grimstone und betreibt ihr eigenes Label, Zark International. Das Stück hier heißt Where is your Lord now? Und danach noch drei Stücke vom Noise Creator. aufgesogen werden. Nach der doch äußerst düsteren Ware geht's hier bei Coast to Coast nun etwas freundlicher weiter. Gerade ist eine sehr schöne Doppel-LP erschienen von Lali Puna, nennt sich I Thought I Was Over That. Und da sind im Prinzip keine neuen Stücke drauf, sondern rare, geremixte Stücke und B-Seiten. Wir hören jetzt Lali Puna in Zusammenarbeit mit Bomb the Bass, Clear Cut. Original erschienen auf einer EP mit gleichem Namen von 2001. Go for it. I'm weil das war's soweit schon wieder. Coast to Coast meldet sich wieder in 14 Tagen, Mittwochabends 21.05 Uhr hier auf Radio Ostfriesland. Nächste Woche läuft wie immer Manifesto und Samstagabends hört ihr Drumkick. Checkt www.drumkick.de und unsere Webseite www.coastradio.de für eine ausführliche Playlist oder falls ihr das Interview oder die Sendung noch einmal anhören wollt. Zum Ende noch ein Lied von Unit, es heißt Sponge Blend, ist erschienen auf einer schönen Doppel-LP auf Bonovax Tonträger. Damit verabschiede ich mich von Zahnemann. Peace out und alles Beste.